Kundgabe 3959. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.01.1947. Liebe zu Gott. Köstlichste Gegengabe, sein Wort. Gesegnet, die mich im Herzen tragen, die zu mir in allen Nöten des Leibes und der Seele flüchten und meinen Schutz und meine Liebe begehren. Ihnen will ich allzeit ein treuer Vater sein. Ich vergelte ihnen ihre Liebe zu mir tausendfach, denn womit ich sie bedenke, das macht sie selig auf ewig. Ich komme selbst zu ihnen im Wort. Immer wieder sage ich euch dies, dass ihr mich lieben müsset auf Erden, um von mir wieder geliebt und reich beschenkt zu werden mit meiner Gnadengabe, die euch ein ewiges Leben gewährleistet. Doch so ich im Wort zu euch komme, müsset ihr auch eure Herzen und Ohren öffnen zum Empfang. Und dazu will ich euch immerwährend anregen und euch ermahnen, niemals die köstlichste Gabe aus meiner Hand unbeachtet zu lassen. Sie muss euch immer das Köstlichste bleiben, was ihr besitzet auf Erden. Sie muss von euch mit hungernden Herzen begehrt werden, soll sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Denn ich biete euch wahrlich nichts Seichtes, nichts Halbfertiges. Und darum solltet ihr es auch nicht gleichgültig annehmen, sondern es verlangen mit aller Glut des Herzens, im Bewusstsein, von eurem himmlischen Vater versorgt zu werden mit dem Nötigsten, was ihr zur Erreichung der Seelenreife braucht. Haltet euch an mein Wort, und alles Irdische wird seinen Reiz und Wert verlieren für euch. Horchet auf meine Stimme, und die Stimme der Welt wird euch nur noch leise berühren. Nehmet mit dem Wort von mir Kraft entgegen, und ihr werdet auch allen irdischen Anforderungen gerecht werden können. Aber trachtet immer danach, dass ich euch gegenwärtig bin und bleibe in meinem Wort. Machet mich zum König eures Herzens, der alles in Besitz nimmt, und seid ihm untertan in Liebe und Ehrfurcht. Dann wird er in väterlicher Liebe euch regieren. Er wird euch seinen Willen künden. Er wird euch königlich belohnen für eure Treue und Liebe. Er wird mit euch reden und sein Wort wird euch selig machen. Amen.